Schritt A, A1. A. Wie soll man sich bei dem Lärm konzentrieren? B. Ich möchte mich lieber in die Badewanne legen. C. Du isst zu viel und du bewegst dich zu wenig. D. Wir Männer interessieren uns nicht für Gymnastik.